Die Priesterinnen der Sonne zum 30. Jänner 1788 von einer Gesellschaft Priesterinnen überreicht. Von Friedrich von Schiller. Der Tag kam, der der Sonne Dienst auf ewig enden sollte. Wir sangen ihr das letzte Lied, und Kitos schöner Tempel glüht in ihrem letzten Golde. Da trat vor unsern starren Blick, wie himmlische gebildet, umflossen von ätherischem Licht, ein Weib mit ernstem Angesicht, durch sanften Gram gemildet. Der Sonnedienst ist aus, rief sie, und ihre Zähren fließen. Löscht, ruft sie, eure Fackeln aus. Von nun an wird kein irdisch Haus, kein Tempel mich verschließen. Altar und Tempel stürzen ein, ich will mir bessere wählen. Zerstreuet euch durch Land und Meer, in keinen Mauern sucht mich mehr, sucht mich in schönen Seelen. Wo künftig meine Gottheit wohnt, soll euch dies Zeichen sagen. Seht ihr in einer Fürstin Brust für fremde Leiden, fremde Lust ein Herz empfindend schlagen, seht ihr der Seele Widerschein in schönen Blicken leuchten und Tränen süßer Sympathie entlockt durch süße Harmonie ihr sprechend Aug befeuchten. Darf sich zu ihrem weichen Ohr die kühne Wahrheit wagen, und ist sie stolzer, Mensch zu sein, mit Menschen menschlich sich zu freuen, als über sie zu ragen. Noch groß, wenn statt dem Purpurkleid ein Hirtenkleid sie deckte, noch liebenswert durch sie allein, wenn ihrer Hoheit Zauberschein auch Schmeichler nie erweckte. Durchbebt in ihrer Gegenwart euch nie gefühlte Wonne, da, Priesterinnen, betet an, da zündet eure Fackel an, da findet ihr die Sonne. Die Göttin spricht's und schwindet hin. Der Altar stürzt zusammen, schnell löscht das heilige Feuer aus. In Trümmern liegt das Sonnenhaus und Quito steht in Flammen. Fern, fern von unserm Vaterland durchirrten wir die Meere, durchzogen Hügel, Tal und Fluss, und endlich setzten wir den Fuß auf diese Hemisphäre. Da sahen wir mit Grazien die Musen sich vereinen, wir folgten diesem Götterzug, sie senkten ihren sanften Flug herab zu diesen Hainen. Zwei Fürstentöchter wollen wir, sie riefen's mit Entzücken, zwei Fürstentöchter sanft und gut, in ihren Busen Götterglut mit diesem Kranze schmücken. Fühlt ihr die nahe Gottheit nicht, die wir im Tempel feiern? Das Zeichen, Schwestern, ist erfüllt. Hier vor der Sonne schönem Bild lasst uns den Dienst erneuern.